Deutschlandfunk, Studiozeit. Na Wojtusia z Popielnika iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie cud królewna, pokochała grajka. Król wyprawił im wesele. Ich bin doch Cheops. Hörspiel von Uta Ackermann. Regie Heike Tauch. Na Wojtusia z Popielnika iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Kurz, kurz, kurz, kurz na Goethem, kurz na Mozarcie, kurz na kurzu. Piasek z Sahary przesuwa się przez atmosferę i popiół dawno wygasłych wulkanów. Staub, Staub, Staub, Staub auf Goethe, Staub auf Mozart, Staub auf Staub. Sand aus der Sahara treibt durch die Atmosphäre und Asche längst erloschener Vulkane. Das Salz ausgetrockneter Meere knirscht zwischen den Zähnen, wenn ich sage, genug Staub. Ich bin müde. Warum liegt auf dieser kleinen Pyramide kein Staub? Und auf den Büchern so viel? Und auf Goethe und auf Mozart? Ich habe doch die Pyramiden in Ägypten gesehen. Ein Schritt und Staub. Das ist viel Arbeit für Putzfrauen in Ägypten. Kaum ist der Staub einmal weggefegt, gewischt, gewedelt, schon bringt der Wüstenwind neuen Staub, aufgewirbelt von täglich tausenden Touristenfüßen. Staub weit aus der Sahara, Staub aus ferner Zeit, Staub von Mumien vielleicht. Stammt dieser Staub hier aus Gizeh, ein Körnchen Cheops etwa? Atme ich den Pharao jetzt ein? Du bist in deinen Monden, geboren wie der Mond, sag ich ins Dunkel und warte auf Licht. Bin ich Cheops, ließ Türkis vom Sinai bringen, Alabaster aus Hartnup und Bubastis, Diorit für Statuen aus der Wüste, Abu Simbel, Zedern aus Byblos für meine Sonnenschiffe, Osiris, der Vollmond ruht in der Sichel auf deinem Kopf. Staub, Staub, Staub, auch auf diesen vergilbten Rosen. Einmal habe ich Anna gefragt, warum sie die alten Blumen aufhebt. Das ist mein Brautstrauß, Danuta, sagte sie. Aber die Hochzeit war vor 12 Jahren und noch immer stehen diese Rosen da. Sieht so das Glück aus? Wie ein Schleier geht Anna durchs Zimmer, wie Tüll im Wind. Ihr Mann liebt sie sehr, auch wenn sie müde ist oder einen alten Pullover anhat. Und ich, tock, tock, tock, wie ein Staubsauger. Mein Glück, meine Liebe, mein Ägypten, zerstoben wie Staub. Staub, Staub, Staub. Staub, Staub, Staub. Staub, Staub, Staub. Putzen, putzen, putzen. Meine Hände sind 63 Jahre alt, der Rest ist 36. Vor 3 Jahren noch war ich Kinderkrankenschwester, ganz in Weiß. Aber in Polen verdient eine kleine Krankenschwester kleines Geld und die ganze Familie unter einem Dach. Unten die Eltern, in der Mitte die Schwester mit Mann und 2 Kindern, oben Danuta mit Kind ohne Mann. Wenn ich unten zur Tür reinkomme, ruft meine Mutter, Danka, Pierogi! Danka! Danka, Danka, ja. Danka! Schon als Kind habe ich diesen Namen gehasst. Und das Kartoffelschälen. Eimer voll. Pierogi für die ganze Familie. Pierogi, Pierogi, Pierogi. Pierogi mit Fleisch, Pierogi mit Pilzen, Pierogi mit Kraut, Pierogi mit Käse, Pierogi mit Pierogi. Pierogi mit Pierogi, Pierogi mit Pierogi. 33 Jahre lang. Pierogi z mięsem, Pierogi z grzybami, Pierogi z kapustą, Pierogi z serem, Pierogi z Pierogami. Da packe ich meine Tasche und nehme meine Tochter in den Arm. Agnieszka. Du bist 13 und schon fast ganz groß. Ich gehe nach Deutschland arbeiten. Du bleibst hier bei Oma und Tante. Alle 3 Wochen komme ich und bringe dir ein Geschenk mit. Und ich zahle alles. Gymnasium, Gitarrenstunden, Physiknachhilfe, später die Universität. Und es klappt. Jedes Mal, wenn ich eine SMS von Agnieszka bekomme, hat sie wieder eine 1 oder 2 in der Schule. Und wenn ich nach Hause komme, ist es jedes Mal ein Fest. Aber der Staub, immerzu. Hier bei Anna ist es logisch. Sie hat kleine Kinder, also überall Krümel, Schnipsel, Spielplatzsand. Und dann diese Bücher. Alle Wände voll, Stapel hinter den Türen, unter dem Sofa, auf dem Fensterbrett. Noch dazu Staubfänger, getrocknete Blumenbüsten von Goethe und Mozart, Steine und Muscheln aus der halben Welt, eine Osiris-Statue und eine kleine Pyramide aus Rosengranit. Anna war nämlich auch in Ägypten, auf Hochzeitsreise. Und sie hat schöne Bücher darüber. Manchmal ziehe ich eins aus dem Regal und blättere darin. Nur ein bisschen. Eine kleine Pause muss sein, aber sonst bin ich immer sehr korrekt. Meine Leute wissen, Danuta ist eine gute Putzfrau. Ich habe gefragt, kannst du 10 Euro pro Stunde zahlen? Wenn nicht, musst du bitte eine andere Putzfrau suchen. Nicht böse sage ich das, nein, ganz nett. Und alle, komm wieder, Danuta, für 10 Euro. Ach, ach, eieiei, wie soll ich an diese Spinnenweben herankommen? Wenn ich den Arm heben will, geht es nicht weiter. Ein Stich dicht neben das Herz. Ich spüre ihn noch immer tief in mir. Aber dich spüre ich nicht mehr. Ägypten, alles ist zerschlagen. Und ich kann die Scherben nicht zusammenfügen. Wo bist du, Ägypten? Was ist nun mit uns geschehen? Du bist in deinen Monden geboren wie der Mond. Osiris? Soll ich, Isis, suchen nach dir und weinen, dass der Nil über die Ufer tritt? Die Tamariskensäule aus dem Königspalast von Byblos fällen, deinen Sarkophag in den Papyrussümpfen verbergen, dich zusammensetzen aus 14 Trümmern, in die unser wüstenäugiger Bruder Seth dich zerriss, deinen Sohn Horus gebären, dessen Augen Sonne und Mond sind, ihn stillen, ins Schilf geschmiegt. Wenn du Durst hast, da ist Wasserhahn. Und bitte nicht mein Brot anfassen mit deinen Händen. Das sagt Frau Wolf in Wilmersdorf. Aber ich wasche doch meine Hände, bevor ich putze. Ich bin sauber. Anna aber kauft Kuchen für mich und kocht Kaffee. Als sie das zweite Kind bekam, habe ich ihr rote Rosen gebracht, einen ganzen Arm voll. Ich dachte, das Blut, die Schmerzen. Und es war mir egal, ob das Geld von einem halben Tag Arbeit wegging für Rosen. Bei meiner Hochzeit hatte ich auch viele Rosen. Aber nach 2 Jahren nur noch Dornen. Und dann so viele Jahre ohne Liebe. Lange war es kein Problem. Ich bin nur Mama, nur Krankenschwester. Aber dann, ein ganzes Jahr lang, klopfen die Hormone. Ich will Liebe, ich will Liebe, ich will Liebe. Nein, Anna muss keine Angst haben. Ich bin eine saubere Frau. Ich nehme keiner den Mann weg. Gabis Mann kommt einmal aus der Dusche, nur in ein Handtuch gewickelt und bleibt vor mir stehen. Ich schüttle den Kopf, dabei wäre das auch ein Weg, leichter jedenfalls als putzen, aber eben nicht für mich. Ich habe gesunde Hände und meine Familien, für die ich putze, lieben mich. Zu viel Geld brauche ich nicht, nur jetzt für das Ticket, sonst genügt mir zum Glück, wenn ich eine Gitarre habe oder auch mal neue Schuhe, wenn jemand mir zulächelt im Vorübergehen oder wenn der Flieder blüht. Ach, Ägypten, ich kann dich nicht vergessen. Hier im Norden wächst Hibiskus als kleine Blume im Topf, dort aber als Baum. Jeder Sonnenaufgang in Ägypten ist ein Fest. Die Sphinx, das Rote Meer, Aswan, die Hauptstadt der Malven, Palmen und Pyramiden, Mumien und Staub, Fische im Nil, Eselskarren auf der Autobahn. Beduinenzelte und Hotelpaläste. Das alles sehen meine Augen und viele Leute sehen meine Augen und sagen, deine Augen sind nicht aus dieser Zeit. Sie sind wie von vor 5000 Jahren. Die Augen von Isis. Die Augen von Nofretete. Die Augen von Hatschepsut. Augen wie das Meer. Ach, und mein Ägypten, mein Pharao, ich kann dich nicht vergessen. Ich liebe dich. Was soll ich tun? Mein Herz macht Bam Bam, wie eine ganze Kirche. Westchnienia, które płyną z głębie serca. Nie, nie mów nic, nie mów, że twoja miłość. Boże, dlaczego mnie tym doświadczasz? Dlaczego pierwszy dobry mężczyzna, którego mi przesyłasz, pochodzi z Egiptu? Boże. Gott, warum tust du mir das an? Warum ist der erste gute Mann, den du mir schickst, aus Ägypten? Warum nimmst du ihn mir weg? Gott. Als ich wieder zurückkomme nach Berlin, muss ich viel putzen. Jeden Tag 10 Stunden. Total pleite. Und da gehen auch noch meine Schuhe kaputt. Ich suche im Second-Hand-Laden. Der Verkäufer sagt, ach, sie sind so braun und dabei liegt Schnee. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich war in Ägypten. Du kommst aus Ägypten? Ich bin Ägypten. Du bist Ägypten. Ich bin in Kairo geboren. 5 meiner Brüder und Schwestern leben in Kairo, 4 in Berlin und meine Mutter auch. Aber mein Herz wohnt in Ägypten. Mein Herz ist auch in Ägypten geblieben. Ich finde keine Schuhe, aber eine Gibson-Gitarre. Der Ägypter weiß wahrscheinlich nicht, was er da hat. Ich schlage ein paar Akkorde an und verziehe zum Schein das Gesicht. Oh, total verstimmt. Aber schönes Instrument. Nur 160 Euro. Zu viel. Nur der Staub spielt auf dieser Gitarre. Mach einen guten Preis für mich. 150. Oh, das ist viel. 5 Wohnungen putzen ohne Essen, ohne Trinken, ohne U-Bahn. Ich bin auch nicht reich. Ich fahre nicht im Winter nach Ägypten. Aber du bist Ägypten. Und sowieso sind alle Menschen arm, nur Gott ist reich. Kennst du das? Mein Liebling Mozart, die Nachtmusik. Das ist ja wie im Konservatorium. Und was kostet die Gitarre jetzt? Ach, ich hätte es sehen müssen an deinen Augen. Du redest wie auf dem Bazar Khan el-Khalili. Meine Augen sind ägyptisch und mein Herz. Und dein Herz ist ägyptisch. Du machst mich verrückt. Gut, 100 für dich. Mein letztes Wort. Aber sag das nicht meinem Bruder. Er ist Chef hier. Er bringt mich um. Und dich dazu. Danke, Ägypten. Gib mir mal deine Nummer. Vielleicht finde ich noch einen Koffer für die Gitarre. Dann treffen wir uns wieder. Ein bisschen reden, ein bisschen lachen, ein bisschen singen und nochmal, nochmal. Ach, mein Ägypten, mein Pharao im Schnee. Wie sollte ich ihn denn anders nennen als Ägypten? Er heißt Khalid. Aber das kann ich doch nicht aussprechen. Jak mnie aby nazywać go inaczej niż Egipt? Ma na imię Khalid, ale przecież nie potrafię tego wymówić. Und wenn ich Ägypten sage, Egipt, sehe ich das Rote Meer und den Nil bei Theben, wie die Sonne untergeht und die Palmen auf der Korniche sich einander drängen. Zachodzące słońce i palmy rosnące obficie wzdłuż nadbrzeżnej drogi. Durch welche Wasser gleitet unser Boot Ägypten? Durch Dunkelheit, durch Licht? Ich rufe dich an, aber du nimmst nicht ab. Der Laden, wo du gearbeitet hast, ist geschlossen. Auf das Klingeln an deiner Wohnung antwortet niemand. Ich muss dich finden, schließlich habe ich dich ja schon einmal hier in Berlin gefunden, mein Ägypten, mitten im Schnee. Nachdem ich durch das ganze heiße Ägypten gereist war, jetzt wird bald wieder Winter. Muss ich diesmal etwa bis nach Ägypten fahren, auf der Suche nach dir? Und wohin muss ich in Ägypten gehen? Nach Kairo? Ans Rote Meer oder zum Unterweltsnil, ins Totenreich, zu Osiris? Ägypten liebt dich, Danuta. Der Hotelmanager ruft das am letzten Tag, als ich zum Bus gehe. Auch die Männer von der Rezeption und aus der Küche kommen, um mir zu winken. Auf Wiedersehen, Danuta, mit den Ofretete-Augen. Wenn die Männer gucken, das ist Balsam für die weibliche Seele. Alles wird leichter, jeder Schritt, jede Tasche, auch wenn man gerade keine so tolle Frisur hat. Wie verliebt durch den Regen gehen ist das. Aber die Männer gucken auch, wenn eine Frau ihre Tage hat. Wie Krokodile riechen sie das Blut. Ach, die ägyptischen Männer sind sehr große Krokodile. Do you want buy original Pharao Ramses for $5? Aber dieser Granit ist kein Granit. Lapislazuli, kein Lapislazuli Basalt, kein Basalt, sondern ein billiger Stein mit Stahl. Kern, der nach einem Monat schon auseinanderbricht. Einmal, als ich tanzen war in der Hoteldisco, geht plötzlich das Licht aus und jemand küsst mich. Bis heute weiß ich nicht, wer. Seine Lippen schmeckten nach Nelken. Der Manager? Der Kenner Youssef? Oder der Papyrusverkäufer? Er hat mir zum Abschied ein großes Bild geschenkt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Echter Papyrus ist so schrecklich teuer. Und jetzt leuchtet mein ganzes Zimmer in Gold und Blau. Mein Pharao, meine Sonne, am Abend, wenn du stirbst, empfange ich, Nut, die Göttin der Nacht, deinen Sonnensamen. In meinem nächtlichen Boot geleite ich dich auf dem unterirdischen Nil durch das Totenreich. Du liegst an meiner Brust. Die Toten trinken und auch die Sterne trinken von meiner Milch. Am Morgen gebäre ich dich. Der Himmel rötet sich von meinem Blut, du steigst in deinem Boot hinauf. Du bist Schepri am Morgen, Ra am Mittag, Hatum am Abend, du Skarabäus mit der Sonnenkugel. Schon mein Großvater nannte mich kleine Ägyptologin. Mao Ägyptolausch. Ganze Sommer lang verschlang ich alles, was ich in seinem Bücherschrank finden konnte. Die beiden Bände Pharao von Bolesław Prus, das Totenbuch, den Baedeker von 1931, als mein Großvater zu seiner ersten und letzten Reise nach Ägypten aufgebrochen war. Er hatte 3 Semester Archäologie studiert, sich dann aber aus Vernunftsgründen überreden lassen, Geschichtslehrer zu werden. Die ganzen Ferien hänge ich an seinen Lippen und kann nicht genug hören von Isis und Osiris, Neftis und Set, Urus, Anubis und Tod. Wir schreiben uns Briefe in Hieroglyphenschrift und ich bin entschlossen, später als Archäologin nach Ägypten zu gehen. Aber als ich 16 werde, stirbt mein Großvater und meine Eltern meinen, ich müsse etwas Richtiges lernen. So werde ich also etwas Richtiges, Krankenschwester, und von Großvater erbe ich Bücher, Reisenotizen und das Fernweh. Meine Agnieszka aber soll nach Ägypten fahren. Ich nehme noch 2 Putzstellen an für ein 2. Ticket. Dann gehe ich zum Schuldirektor, erkläre ihm alles und darf Agnieszka mitnehmen. Sie muss unterwegs ein bisschen Geografie, Geschichte und Physik lernen, aber sie liegt dabei am Strand des Roten Meeres. Du musst singen, Agnieszka. Du musst springen, du bist in Ägypten. Warum bist du immer ruhig wie ein Museum? Aber sie lacht nur und schüttelt den Kopf über mich. Wenn Agnieszkas Freunde zu uns nach Hause kommen und erzählen und zur Gitarre singen, dann singe ich mit und koche Spaghetti für alle. Ich sage zu meiner Mutter, lass die jungen Leute kommen. Da lernt Agnieszka mehr als nur von dir, Oma. Was hast du mir denn mitgegeben? Keine Musik, keine Gespräche, keine Philosophie, nichts. Nur Gebete und Pierogi. Pierogi, Pierogi, Pierogi. Pierogi kneten, Pierogi füllen, Pierogi kochen, Pierogi essen, Pierogi auf der Hüfte, Pierogi am Popo, Pierogi am Bauch, Pierogi im Kopf. Pierogi. Faszerowanie pierogów, pierogi na biodrach, pierogi na pupie, pierogi na brzuchu, pierogi. Ich habe immer gewartet, dass noch etwas anderes kommt. Viel zu lange. Dabei brauche ich doch auch Musik und Poesie und das ganze Ägypten in mir. Fever. In the morning, fever went. Und auch am Roten Meer will ich nicht nur baden und am Strand brutzeln. Ich muss Kairo sehen, die Pyramiden und das Tal der Könige und Theben. Das heißt 700 Kilometer weit fahren, 7 Stunden im Bus hin, 7 zurück und 60 Euro pro Ticket. Also 4 Wohnungen putzen für 2x Pyramiden. Hör zu, Agnieszka. Słuchaj, Agnieszka, nawet gdybyśmy miały pić tylko wodę, piramidy muszą być. Und wenn wir nur Wasser trinken können, die Pyramiden müssen sein. Amulette aus Lapislazuli, Skarabäen aus Türkis, Schalen aus Alabaster, ein Pharao aus Diorit, eine Sonnenbarke aus Zedernholz. Das alles und noch viel mehr gibt es auf dem Bazar Khan el-Khalili in Kairo. Gold, das Fleisch der Götter, ruft ein Verkäufer. Und für schöne Augen, schöne Preise. Aber meine Augen sind doch viel schöner als deine Preise. Aber als ich bezahlen will, kann ich mein Portemonnaie nicht finden und wir sind gerade erst aus dem Bus gestiegen. Ich muss es im Hotel vergessen haben. Ewig, schade. Aber kein Wunder, wir sind ja schon um 2 Uhr nachts aufgestanden. Und nun kann ich auch keine Eintrittskarten für die Pyramiden kaufen. Ich traue mich nicht, jemanden aus der Reisegruppe zu fragen. Und wer würde schon einer polnischen Putzfrau etwas borgen? Aber ach, sage ich mir, ach, was wird da unten in den Pyramiden schon sein? Nichts, was ich nicht schon wüsste, aus den Büchern und überhaupt. Schließlich bin ich sowieso immer dort. Du bist in deinen Monden geboren wie der Mond. Ich liege unter Steinen, mein Herz ist wach. Diorit aus der Wüste Abu Simbel schließt sich um mein Abbild zur Statue. Die Bilder meines Lebens entrollen sich als Papyrus vor meinen Augen. Ich denke an meinen Großvater, wie er vor über 70 Jahren hier entlang gegangen ist. Er sagte, er hätte ein Jahr seines Lebens dafür gegeben, um auch nur einen halben Tag lang still und ungestört vor den Pyramiden stehen zu können. Jetzt verstehe ich ihn. So viele Ansichtskarten könnte ich im Leben nicht schreiben, wie ich hier schon kaufen sollte. Aber als uns 2 Männer ein Foto im Sattel ihrer Kamele vorschlagen, kann Agnieszka doch nicht widerstehen. Also klettern wir auf die Kamele. Der eine Mann fotografiert uns mit meiner Kamera. Plötzlich springen beide hinter uns in die Sattel und zerren an den Zügeln. Wir reiten in die Sahara. Hilfe, Polizei, wir werden entführt. Ich rufe und rufe, aber da ist niemand zu sehen. Gerade noch hat überall Polizei gestanden, aber jetzt? Und unsere Reisegruppe steckt unten in der Pyramide. Kein Haus, keine Menschen, nichts da. Nur Sand und Sand und Sand. Agnieszka, spring, auch wenn du dir die Beine brichst. Spring. Ich habe Angst, Mama. Ich auch, ich habe auch Angst. Ist es das, was die 3 Männer wollen? Uns ein bisschen erschrecken oder uns in der Sahara verkaufen? Meine Tochter verschleppen, mich zurücklassen? Löwen werden mich zerreißen, Schlangen zu Tode beißen. Eine Fata Morgana erscheint mir. Und auf dem Weg zu ihr werde ich verdursten, verdorren, zu Staub zerfallen, verwehen mit dem Wind als Staub bis nach Hause, wo die weißen Tulpen blühen, oder bis nach Berlin. Ich fliege durch Ägyptens Wohnung und sehe zu, wie mein Pharao schläft. Agnieszka, spring! Agnieszka, spring! Na, spring du zuerst, Mama. Gut, wir springen beide. Halt, rufen die Männer und versuchen uns mit ihren Kamelen den Weg abzuschneiden. Wir rennen und rennen, Sand und Staub in der Kehle. Da endlich ein Polizist. Er versteht, herrscht die Reiter an und gibt mir meine Kamera wieder. So, und jetzt habe ich alles zurück. Meine Tochter, meine Kamera und mich selbst. Und schon müssen wir lachen über die ganze Geschichte. Nur unser Haar ist struppig vom Wüstenwind. Es ist alles Lüge, was man ihnen da unten in der Pyramide erzählt hat. Alles Lüge. Eine Frau um die 40 hält meinen Arm fest. Ihre Pupillen weiten sich, als sie zu flüstern beginnt. Haben Sie die Mauern gesehen? Alles wird abgesperrt, die große Enthüllung steht bevor. Deshalb bin ich hier. Sehen Sie da bis zur halben Höhe diese Zerstörungen an den Pyramiden? Spuren der Sintflut, vielleicht gab es sie ja schon zur Zeit von Atlantis vor 12.000 Jahren und Cheops hat nur seinen Namen einmeißeln lassen und alles verschlossen, das Geheimwissen, die Observatorien, die Zeitkapseln hier unter dem gesamten Gizeh-Plateau, ein riesiges Labyrinth, aber die heiligen Hallen der Aufzeichnungen werden bald geöffnet werden. Ich spüre es. Dann sind Sie wohl Archäologin, frage ich. Die Wahrheit liegt jenseits der Archäologie. Es gibt Beweise. Die Höhe der Cheops-Pyramide multipliziert mit 1 Million ergibt genau die Entfernung von der Erde zur Sonne. 149.504.000 Kilometer. Die Geschichte Ägyptens und der ganzen Welt wird neu geschrieben werden. Da zieht Agnieszka mich weg. Der Bus hupt schon. Die Frau gibt mir rasch noch ihre Karte. Ich soll sie anrufen. Maria Schwarz, spirituelle Lehrerin Moabit, lese ich. Aber Berlin ist weit. Staub, Staub, Staub, Staub, Staub, Staub, Staub, Staub, Staub. Ist der Staub auf Goethes Locken ein anderer als der auf Mozarts? Ich bin auch Goethe. Ich habe viele gute Ideen, viel Liebe in mir, viel Poesie, nur keiner hört mir zu. Staub, Staub, Staub. Staub, Staub, Staub. Bei Anna ist das normal, aber in Georgs Wohnung liegt auch Staub und da leben nur zwei Männer, Georg und sein Freund, und sie sind den ganzen Tag im Büro. Gleich beim ersten Treffen hat Georg mir die Schlüssel gegeben von der Wohnung und von seinem Büro am Kudamm. Und das Geld immer in einem Umschlag. Liebe Danuta, vielen Dank und alles Gute. So freundliche Männer, so kultiviert. Das ist jedenfalls ein anderes Arbeiten als bei dieser türkischen Familie. Dabei ist der Mann, Ferhat, so nett. Als ich gestern hinkam, stand da eine schöne Handtasche mit einem ganz neuen Handy. Geschenke für seine Frau, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt mit dem zweiten Kind. Wie viele Kinder noch, Ferhat? Ach, egal, 5, 6 Stück. Ich liebe meine Frau sehr. Aber Ferhat weiß vielleicht nicht, wie verrückt sie ist. Ich kenne viele Leute, aber so eine Frau habe ich noch nicht gesehen. Das ist nicht putzen, sondern sterilisieren. Und manchmal ohrfeigt sie ihre 3-jährige Tochter. Weg da! Hier ist alles sauber! Aber Ferhat meint, ach, macht nichts. Mein Vater hat mich auch geschlagen und aus mir ist ein guter Mensch geworden und ich habe mein Reisebüro. Einmal im Frühling hat Ferhat mich für den ganzen Tag reserviert. 10 Stunden. Ich muss die schweren Arbeiten machen. Fenster putzen, Gardinen waschen und wieder aufhängen. Alle Möbel vor- und zurücksaugen, wischen, alles, alles. Und seine Frau spielt nur ein bisschen mit dem Bügeleisen herum. Wenn ich oben auf der Leiter stehe, ruft sie, da unten ist noch Staub. Wenn ich unten bin, da oben, Spinnweben. Kaum bin ich wieder auf die Leiter geklettert, heißt es, Danuta, bitte helfen, das Sofa vorrücken. Hoch, runter, vor, zurück, als ob damit der Staub nicht überhaupt erst aufgewirbelt würde. Wische ich unten, steigt er auf. Wische ich oben, fällt er nach unten. Als Ferhat am Abend kommt, ist das Badezimmer noch nicht fertig. Bleib noch 2 Stunden, Danuta, sagt er. Ich bezahle sie dir. Nächstes Mal, Ferhat, ich bin halb tot, ich brauche Luft. Als er mir das Geld geben will, ruft seine Frau immer wieder, erst das Bad, erst das Bad. Er schreit, sie schreit und das kleine Mädchen weint. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo. Gott, wo bist du? Siehst du denn nicht, wie müde ich bin? Amen. Alle rufen mich an. Danuta, komm, Danuta, ich brauche deine Hilfe. Und ich sage nicht, dass ich gerade am anderen Ende der Stadt bin. Ich esse ein Brötchen oder ein paar Stück Schokolade in der U-Bahn. Das ist mein Café. Und ich fahre hin und arbeite weiter. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria. In den Doppelstockbussen setze ich mich nach oben und schließe die Augen. Dieses ganze Grau aus Gesichtern, Grippe, Gram und Hundehaufen sehe ich nicht mehr, wenn der Bus zu schaukeln beginnt und ich mich am Bord eines Nildampfers träume. W porannym świetle przebija się rzeka. Między ścianą pokładu a wybrzeżem bawią się małe ryby z cieniami jaskółek. Wiązka trzciny pływa w wodzie, przypłynęła i otworzyła tratwę w formie piramidy. Im Morgenlicht schimmert der Fluss, zwischen Bordwand und Ufer spielen kleine Fische mit den Schatten der Schwalben, ein Bündel Schilf treibt im Wasser, zusammengeschwemmt zu einem pyramidenförmigen Floß. Am linken Ufer waschen Frauen Geschirr, das sie auf großen silbernen Tabletts heruntergetragen haben. Ach, am Freitag muss ich nach Hause. Heute habe ich schon eine SMS an Marek, meinen Fahrer, geschrieben. Bitte einen Platz. Freitag hin, Sonntag zurück. Ich werde mit meiner Mutter zum Doktor gehen. Allein traut sie sich nicht. Und ich muss ihr wohl etwas Geld dazu geben. Dabei habe ich meiner Familie extra gesagt, sie soll nicht zu viel erwarten dieses Jahr. Ach, Geld, Geld, immer zu Geld, immer zu wenig. Agnieszka braucht Geld fürs Gymnasium, Geld für Gitarrenstunden, Geld für Klamotten. Und auch ich brauche jetzt Geld. Ein Ticket nach Kairo mit offenem Rückflugdatum, das Visum, Geld fürs Hotel. Das kostet, sogar wenn Firat mir wieder einen guten Preis macht. Geld. Alle wollen Geld. Sogar die Kirche. Unser Vater im Himmel will Liebe in Münzen aufwiegen. Sieh mich an, Gott, ich kann dir kein Geld schenken. Nur mein Herz. Aber ich habe mir schöne rote Lackschuhe gekauft. Nur für dich. Für sonntags, wenn ich in die Kirche gehe. Manchmal weint Agnieszka, wenn ich wegfahren muss. Ach, Mama, vielleicht hast du keinen Platz für mich in deinem neuen Leben. Vielleicht sollte ich nicht mehr da sein. Gut, Agnieszka, wenn du meinst. Aber du musst wissen, ich komme, lege mich neben dich und mache dasselbe wie du. Oi, oi, oi, oi, chcę przecież... Ojejku, no, chcę być dobrą matką. Czasami nie mogę spać, bo muszę myśleć o Agnieszce. Ich möchte doch eine gute Mutter sein. Sama w naszym mieszkaniu. Manchmal kann ich nicht schlafen, weil ich an Agnieszka denken muss, wie sie da ganz allein ist in unserer Wohnung unterm Dach. Aber drei Tage Putzen in Berlin bringt so viel wie ein ganzer Monat als Krankenschwester in Polen. Und in Berlin. In Berlin habe ich Ägypten. Ich kann doch zu Hause nicht sagen, hier, liebe Mama, lieber Papa, das ist mein Freund. Er ist Ägypter und Moslem, aber das macht nichts. Mein Papa würde einen Herzinfarkt kriegen und meine Mutter weinen von früh bis spät. Sie betet doch jeden Tag auf der Bank hinterm Haus drei Rosenkränze. La la la, la la la la la la la la la la la la la la. Bam bam. Eine kleine Nachtmusik, ganz für mich allein. Auf einem echten Flügel. Immer wenn ich bei Frau Schönau bin, klimpere ich in der Pause ein bisschen. Da brauche ich keinen Kaffee. Wer hat nur dein Talent verspielt, fragt Frau Schönau. Sie hat 5 Kinder und alle spielen Instrumente. Klavier, Geige, Cello, Flöte. Es gibt ein richtiges Musikzimmer mit Flügeltüren. Und manchmal machen sie sogar Konzerte zu Hause. Bei mir gab es kein Klavier. Die Gitarre habe ich selbst gekauft, als ich schon Krankenschwester war. Ich kann keine Noten lesen, habe keinen Lehrer gehabt. Ich spiele nur nach Gehör. Aber wenn ich spiele, bin ich ein Virus. Alle wollen mich hören. Kinder, Männer, Frauen. Ich singe für Annas Kinder und sie rufen, nicht aufhören, weiter, weiter, immer, immer. Ich spiele im Park, auf einer Bank und sofort stehen Leute um mich herum und wollen mich nicht mehr weglassen. Sie klatschen und rufen, Zugabe. Ich komme ins Café jenseits in Kreuzberg, doch dort gibt es keine Gitarre, aber in einem kleinen Café in Schöneberg gibt es 2 Gitarren, sogar eine elektrische. Ich spiele und singe alles, was ich weiß. Ein bisschen House of the Rising Sun und Yesterday, ein bisschen Pippi Langstrumpf und kleine Nachtmusik. Und Kalinka Kalinka. Alle sind glücklich. Ich, weil ich singe und die Leute im Café, weil sie mich hören. Und bestimmt essen und trinken sie viel mehr, wenn Konzert ist. Ach, und wenn ich für Ägypten spiele, dann wie froh wir dann sind. Gitarre und Singen ist wie eine Diät fürs Herz. Alles Schlechte vergeht. Aller Schmerz. La, la, la, la, la. Wie fremd die kleine Nachtmusik auf einmal klingt nach nur 10 Tagen Ägypten, als ich den 2. Satz höre auf der Toilette des Hotels Winter Palace in Luxor. Draußen im Garten gehen Wiedehopfe über das Gras. Auf der Hotelterrasse lassen wir den Nachmittag von Theben an uns vorüberziehen und spülen den Staub vom Tal der Könige aus unseren Kehlen. Im Grab von Ramses VI. Überwölbt ein Doppelbild der Himmelsgöttin Nut die Sarghalle. An ihrem Leib entlang segeln die Gestirne. Ich blicke von den Himmelsbarken in meinem Buch auf und sehe Feluken und Touristendampfer in Krokodilgestalt auf dem Nil vorüberziehen, Fähren zum Ufer der Nekropolen und mit schwarzen Müllsäcken beladene Boote. Felder fliegen vorüber. Strohbündel scheinen die Hügel hinauf zu rollen. Ich sehe das alles und sehe doch nur Ägypten. Sein Lachen über den ganzen Horizont, sein Schatten zwischen den Bäumen. Ein ganzer Monat ohne ihn. Endlich ist der Sommer zu Ende. Endlich fahre ich wieder nach Berlin. Aber ich habe kein Zimmer mehr in Berlin. Die Frau, bei der ich es gemietet hatte, braucht es jetzt für ihre Tochter, die aus Polen nachkommen will. Da stehe ich mit meinen Taschen auf der Straße. Ich rufe Ägypten an. Kann ich eine Woche bei dir bleiben oder 2? Ich weiß, das ist nicht so einfach. Unter Ägypten wohnt seine Schwester mit ihrer Familie. Wenn ich ihn besuche, muss ich immer die Treppe nehmen und er fährt mit dem Fahrstuhl. Danuta, heute ist schlecht, meine Mutter. Sie ist sehr krank, Leukämie. Sie muss ins Krankenhaus zur Chemo. Es ist vielleicht ihre letzte Zeit. Du denkst also an deine Mutter und an deinen Bruder und deine Schwester, nur nicht an mich. Ich lege auf. Ach, mein Ägypten. Du schöner, starker, junger Mann, der mich so jung und stark und schön gemacht hat, jeden Tag wieder. Ich habe die Frauen nicht vergessen, die in langen Kleidern im Roten Meer badeten. Und die Frauen, von denen nur Augen und Füße zu sehen waren, alles andere verhüllt. Vielleicht willst du plötzlich auch eine Frau haben, die nur zu Hause sitzt und die, wenn Gäste kommen, den Tee serviert oder das Essen und dann in der Küche wartet? Soll ich mich dann etwa mit anderen dieser Frauen hinter verschlossenen Türen treffen, wo wir uns schön schminken und frisieren, um dann alles wieder abzuwischen und unter Schleiern zu verstecken, bevor wir das Haus verlassen? Soll ich dort heimlich weinen mit ihnen, wenn wieder einmal eine dieser Frauen, die anders leben wollte oder einen anderen Mann liebte, als die Eltern bestimmten, verstoßen wurde oder von ihren Brüdern getötet? Nur unsere umschleierten Augen werden um uns weinen. Ich gehe zu meiner Freundin Anetta und bleibe über Nacht und noch 3 Tage lang. Anetta raucht zu viel und sie versteht nichts, aber ich habe keine Wahl. Warum heiratest du Ägypten nicht, Danuta? Willst du ewig im fremden Dreck wühlen, illegal leben, immer in Angst vor der Polizei oder Fahrscheinkontrollen? Eines Tages im Spiegel sehen, dass du alt bist? Und außerdem, als seine Frau, könntest du dir alles aus Ägyptens Laden nehmen, was dir gefällt. Ach, Anetta. Ägypten versucht, mich zu erreichen, sogar mitten in der Nacht. Aber ich gehe nicht ran. Willst du mich noch ein letztes Mal sehen, schreibe ich ihm nach 3 Tagen. Um 10 an der Zionskirche. Ich sehe Ägypten an, endlich. Ich sehe seine Augen, um die sich dunkle Ringe wie Schlangen gelegt haben. Da küsst er mich und ich ihn immer wieder, die ganze Stadt entlang, bis zu ihm nach Hause. Ägypten, du bist der Süden, ich bin der Norden. Zwischen uns steht die Kompassnadel. Wir können nicht zusammenkommen. Doch, Danuta, heirate mich und komm mit mir in die Sonnenallee. Da kenne ich ein Paar, das seit 25 Jahren zusammenlebt. Er ist Ägypter, sie Deutsche. Deine Sonnenallee muss eine schöne Erfindung sein. Und deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder, was werden die dazu sagen, Ägypten? Am nächsten Morgen vergesse ich, mich durch das Treppenhaus davonzustehlen und nehme den Lift. In der Etage unter Ägyptens Wohnung steigt eine Frau mit 3 Kindern ein. Sie sieht mich an, sieht die Tasche, die mir Ägypten gegeben hat. Sie sieht seinen Schlüssel in meiner Hand und versteht. Es muss Ägyptens Schwester sein und sie hat wohl sofort herumtelefoniert, denn noch am Vormittag klingelt mein Handy. Danuta, meine Schwester und mein Bruder machen mir Stress, nur wegen dir. Oh, Kurda! Danke, Pierogi. Pierogi, Pierogi, Pierogi, Pierogi z serem, Pierogi z mięsem, Pierogi z grzybami, Pierogi z kapustą, Pierogi z serem, Pierogi z pierogami. Przez 33 lata. Ich komme eher nach Hause als Ägypten und springe rasch unter die Dusche. Als ich in ein Handtuch gewickelt aus dem Bad komme, sitzt ein fremder Mann auf dem Sofa. Wer sind Sie? Gehen Sie, bitte. Verstehst du das unter Gastfreundschaft? Gehen Sie aber sofort, gehen Sie. Da klingelt es. Durch den Türspion sehe ich Ägypten. Hallo, meine Liebe, ich konnte meinen Schlüssel nicht finden. Er umarmt mich, versucht mir das Handtuch wegzuziehen und drängt mich ins Zimmer. Dann erstarrt er und stürzt sich auf den fremden Mann. Ich verstehe kein Wort. Und sowieso überhaupt nichts. Ich stand unter der Dusche, ich habe gesungen. Der Fremde muss einen Schlüssel gehabt haben. Aber wer ist er? Was hast du getan? Du? Mit meinem Bruder? Dein Bruder? Aber ich wusste doch nicht. Du wusstest nicht, dass du vor einem fremden Mann nackt herumläufst? Das habt ihr euch gut ausgedacht. Hast du ihm auch nackt die Tür geöffnet? Ägypten, ich kenne deinen Bruder nicht. Er muss einen Schlüssel gehabt haben. Raus, alle beide. Ich liebe dich, Ägypten. Es gibt keine Liebe. Dunkel um mich. Haben die Löwen mich endlich gefunden in der Wüste? Habe ich vergessen zu atmen? Wie war das Messer zwischen uns gekommen? Wer hatte es in der Hand? Ägypten? Nein, sein Bruder. Seht mit den Wüstenaugen. Du bist gekommen und hast Osiris in die mit Elfenbein und Ebenholz verzierte Truhe gestoßen. Aber meine Tränen werden den Nil über die Ufer treten lassen. Kinder weisen mir den Weg zum Meer und weiter nach Byblos, wo die Wurzeln einer Tamariske Osiris Sarg umschlungen hielten, bis der König sie als Säule in seinem Palast aufstellen ließ. Ich, Isis, werde die Truhe aus der Säule schälen, sie zurückbringen übers Meer und in den Papyrussümpfen verstecken. Und auch wenn du während einer deiner Wildschweinjagden auf das Versteck stoßen, den Leichnam des Osiris in 14 Trümmer zerreißen und über ganz Ägypten verstreuen wirst, ich finde ihn und füge ihn zusammen. Ich lege mich zu ihm und empfange unseren Sohn Horus, der fern von uns aufwachsen muss, damit du ihn nicht vor der Zeit töten kannst, bevor er dich zum Zweikampf fordern wird und schließlich deinen Platz auf dem Thron einnimmt, während Osiris König des Totenreiches sein wird. Das alles weiß ich, das alles weißt du nicht, sonst würdest du nicht töten wollen, Seth. Plötzlich trägt Seth einen weißen Kittel. Er legt mich auf eine Trage. Das Handtuch liegt rotgefleckt neben mir. Lassen Sie mich, lassen Sie mich. Lassen Sie mich, es ist nur eine Ohnmacht, wie früher die Damen. Aber er nimmt mich mit und untersucht alles. Kopf, Blut, Herz, Bauch. Er glaubt mir nicht, dass es eine Ohnmacht war. Er sieht wohl... Ich bin nur eine Putzfrau und keine Dame. Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut, meint er. Aber er trägt die Maske eines Schakals. Er ist Anubis, Herr der Totenstadt. Er reißt mir Hirn und Eingeweide aus, füllt meinen leeren Leib mit Myrrhe, legt ihn in Natron 70 Tage lang, umwickelt ihn mit Binden und bindet Amulette auf Stirn, Herz und Bauch, Skarabäus, Isisblut und Falkenauge. Du wirst wieder leben. Du wirst für ewig leben. Du wirst von neuem jung werden, für ewig, sagt er. Aber will ich das? Wer wird mich erwarten, wenn ich wieder erwache? I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way. Children's Carousella. The chestnut tree wishing well. 741 Euro sagen sie mir nach 2 Tagen Krankenhaus und drücken mir die Rechnung in die Hand. Das blaue Licht auf dem Dach hat es so teuer gemacht. Wäre der Arzt in einem normalen Auto gekommen, dann hätte es weniger gekostet. Jetzt aber soll ich 741 Euro zahlen. Für das blaue Licht und die ganzen Untersuchungen im Krankenhaus, die ich nicht wollte. Das bedeutet 4 Wochen Arbeit. Aber jetzt bin ich viel zu schwach. Man zeigt mir noch eine Reisetasche mit meinen Sachen. Den Verband soll ich zu Hause wechseln lassen. Was für einen Verband? Niemand hatte mir etwas erklärt. Ein Messerstich, dicht neben das Herz, sagt der Arzt. Ein Unfall, hat man mir gesagt, meint er, schon in der Tür. Oder wollten Sie etwa nicht mehr leben? Jedenfalls haben Sie noch einmal Glück gehabt. In the small cafe. Glück. Ich suche nach meinem Handy. Wer wohl die Tasche für mich gepackt hat? Mein Handy ist da, der Pass, meine Fotos, ein paar Bücher und Kleider. Wo ist Ägypten? Ich versuche, ihn anzurufen, aber es meldet sich niemand. Zum Glück kann ich Marek erreichen. Es ist Freitag. Er fährt am Abend nach Polen und hat noch einen Platz frei. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Meinen Eltern verschweige ich, was los ist. Soll ich ihnen etwa sagen, ist mir beim Putzen passiert? Ich stopfe mir ein Handtuch in den Mund, wenn ich mich umziehe. Nicht mal Agnieszka darf etwas merken. Nach ein paar Tagen, als es mir besser geht und ich meinen alten Stationsarzt überredet habe, mir für 20 Euro den Verband zu wechseln. Gehe ich noch zu einer Versicherung und eine große deutsche Pralinenschachtel und viele Bitteschöns und Dankeschöns. Später habe ich eine Reisekrankenversicherung, die schon seit Januar gültig ist. Nun kann das Krankenhaus in Berlin nichts mehr von mir wollen. Nun kann ich dorthin zurück, um nach Ägypten zu suchen. das Telefon tot. An der Klingel steht sein Name, aber niemand öffnet. Der Laden, den er mit seinem Bruder geführt hat, ist geschlossen. Wo ist Ägypten? Und wo sind meine Sachen geblieben? Klirren die silbernen Armreifen, die Ägypten mir geschenkt hat, jetzt an einem fremden Handgelenk? Muss ich meine roten Kirchenschuhe an den Füßen einer jungen Ägypterin suchen in Neukölln oder in den Straßen von Kairo? Wenn ich doch die Splitter dieses Abends wieder zusammensetzen könnte, wenn ich nur wüsste, was geschehen ist. Mich hat man ins Krankenhaus gebracht, aber wohin die anderen? Plötzlich ist es 11 Uhr abends. Wohin soll ich jetzt gehen? Annette hat gesagt, ich muss woanders übernachten heute. Sie hofft auf ein Rendezvous, aber wo kann ich jetzt so spät noch anrufen? Also bleibe ich da, wo ich inzwischen mit der U-Bahn angekommen bin, im Bahnhof Zoo. Je später es wird, umso schrecklicher die Gestalten um mich herum. Ein total tätowierter Kahlkopf beginnt zu tanzen. Er tritt gegen Papierkörbe und Bänke und kommt näher. Er reißt an meiner Tasche. Ich renne nach draußen. Besser frieren vor dem hohen Eisenzaun des Zoos, kauere ich mich hin. Ich höre die Stimmen der Tiere. Sie heulen und krächzen. Sie brüllen und bellen den Mond an. Er ist voll heute. Wer ist denn gefangen und wer ist frei? Die Tiere haben zu essen und ein Dach über dem Kopf. Pfleger kümmern sich um sie. Wächter bewachen ihren Schlaf. Ärzte kommen zu den Kranken. Und ich kann froh sein, wenn mich niemand verjagt. Agnieszka, skacz. Agnieszka, gdzie jesteś? Agnieszka, wo bist du? Agnieszka, spring! Agnieszka, wo bist du? Nur Sand und Sand und Sand, aber die Stimmen, sie kommen immer näher. Es sind Löwen. Gleich werden sie mich entdecken. Ach, sie haben mich ja schon längst gewittert. Na los, kommt schon, zerreißt mich. Verteilt meine 14 Trümmer auf das ganze Rudel, wenn nur mein Kind gerettet ist. Aber was heißt schon gerettet? Gott, bist du noch da? Wo soll ich dich suchen, wenn nicht in mir? Wie in einem Sarkophag ruhst du in meinem Herzen. Zerfällst zu Staub, wenn ich nach dir sehen will, wie die Heiligen, von denen nur Rosenduft blieb, wenn man ihre Gräber öffnete. Liebst du mich nicht mehr, Gott, weil ich als katholische Frau einen Ägypter liebe? Hast du Angst vor mir, weil ich einmal Pharaonin war? Und auch Pharao. Ich habe die Pyramide in den Staub der Sahara gebaut für die Ewigkeit. Jetzt putze ich den Staub der Ewigkeit. In Ewigkeit. Ha! Ich habe keine Angst vor dir, Gott. Ich bin auch Gott. Ich bin die Sonne und auch die große Mutter Nacht. Ich habe den Nil im Reich der Toten erschaffen und den Nil im Himmel. Damit er herabströmt und Wellen schlägt auf den Bergen und Feldern wie das Meer. Ich habe den Samen in den Männern gemacht und die Frucht in den Frauen. Ich bin der erste Atemzug am Tage der Geburt. Ich öffne den Mund für den, der meinem Namen Lob preist. Ich bin Cheops. Unter Steinen, unter Staub. Aber mein Herz ist wach. Du, Osiris, als Sternbild über mir und ich, Isis. Wenn ich herabsteige, trinkt das ganze Land an meiner Brust. Ich bin die Herzbezwingende, die Herzverschlingende, das Messer, das schneidet, wenn sein Name genannt wird. Ich bin in meinen Monden geboren wie der Mond. Kochali ją oboje i ona ich. Kochała też, kochali się we troje. Walalujaj, walalujaj, kochali się we troje. Lecz srogi los, okrutna śmierć, w udziale im przepadła. Ich bin doch Cheops. Hörspiel von Uta Ackermann mit Patricia Ziolkowska. Übersetzung ins Polnische Katarzyna Kamińska-Hoffmann. Komposition Jörg Golasch. Technische Realisation Jean-Boris Szymczak. Regie Heike Tauch. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.